Die Kids Zone Show. Was Besseres gibt es nirgendwo. Anna, Dani, Kim. Dann noch Jessie, Nanne, Ronja und Yvonne. Nee, Yvonne lieber nicht. Die stapft immer so viel Torte in sich rein. Aber dafür noch Natascha, Froni, Steffi, Maggie und Julia. Okay, das könnte klappen. Und dann noch Sally, was machst du denn da? Bea, was sind das für Zettel? Astrid und Simone. Und dann darf Biene natürlich nicht. Hey, fehlen. Da steht ja fast deine ganze Klasse auf dem Zettel. Zumindest die Mädels. Na, wonach sieht es denn wohl aus? Ich mache natürlich eine Einladungsliste. Hä? Wie Na, jetzt? Eine Einladung eben. Da kommen Leute, die man mag und feiern mit einem ein Fest. Einladung. Schon mal irgendwann was davon gehört? Mensch, Sally, das meine ich doch gar nicht. Warum du eine... Oh, jetzt dämmert's mir langsam. Was für ein Blitzmerker. Endlich blickt er es, da. Du ja am Wochenende Geburtstag hast. Oh Mann, das hätte ich ja wirklich fast verschwitzt. Was, echt? Du bist echt ein mieser und gemeiner und oberflächlicher... Geschichtenerzähler? Wolltest du das etwas sagen? Du glaubst doch nicht im Ernst auch nur einen Moment lang, dass ich den Geburtstag von meiner einzigen, absoluten Lieblingsschwester jetzt am Sonntag vergesse. Habe ich natürlich voll in der Peilung, Sally. Was denkst echt? Du denn? Dein Glück, dass du mich nur hochnehmen wolltest. Dann werde ich dich mal auf meine Einladungsliste setzen. Und ein oder zwei deiner Kumpels kannst du sogar auch noch Mensch, mitbringen. Mensch, so großzügig kenne ich dich ja gar Aber nicht. Aber dass ihr euch ja ordentlich aufführt, sonst fliegt ihr sofort raus. Verstanden? Ei, ei, Herr General. Keine Überraschungsangriffe auf weibliche Partygäste. Zu Befehl, Herr General. Wie Sie wünschen, Sir. Jetzt komm mal wieder runter. Schütze Simon bittet darum, sich jetzt entfernen zu dürfen, Herr General. Habe wichtigen Geheimauftrag. Einsatz im örtlichen Kino. Herr General, werde natürlich Bericht erstatten. Hey, jetzt hör doch mal. Hey, Simon. Hey, nun wartet doch. Bis später, Herr General. Mal. Weg ist er. So, die Einladungsliste steht. Dann kann ich ja jetzt endlich mit der Geschenkewunschliste loslegen. Also... Zuerst mal das neue Boosterback von Yu-Gi-Oh! Spell Ruler. Das könnte ich mir von Nanne wünschen. Oder besser von Ronja. Und dann natürlich das neue Manga von Inuyasha von Steffi. Geht klar. Und dann ein One-Piece-Poster. Dafür käme Andrea in Frage. Oh je, ich habe vorhin Andrea ganz vergessen. Wo ist nur wieder diese blöde Einladungsliste? Zum Glück habe ich es ja noch gemerkt. Und weiter wünsche ich mir...